Wie heißt der? Ja, was macht man mit den Händen? Das geht dann nicht, oder? Ja. Dann lass mich das mal hier. Ja. Also, wir leiten das auch nicht zu, oder? Ja. Was? Was? Kann ich? Ja, die kenne ich. Die kenne ich jetzt. Und da haben wir zusammen gearbeitet. Ja. Ja. Ha ha ha.